שבדרך כלל, די טייפ, זה חילק פין לימד התוירה ולימד המסר. A fundamental difference. אם ביז לא די צווי זכן, נגיד שזין, זן אמור, הסחמור, זן זה intertwined. Eins is connected with the zweiten. מה שגרדה פין הפומו, אבל יצא מוקים צייך אדישם. סיסדו, the חייק פין לינן, was jede Gingel, jede Buche lernt, in der Yeshiva lernt, beim Chemisch, mit Schneies, Gemüse, mit Forschung. Und das ist eine größere Part von unserer Jüdischkeit, das Leben der Teure. Und einer, was versteht es nicht, ist ein größer Trouble. Das ist unsere Heritage, das ist unsere Sache. Was alle Teure können get killen. אם יום שחור בסם מקדש, אין לקודש ברוך אלא דמות על אמת של הלוכה בלבד. אם ברוך השם רוב, איך מיין הארט, אז רוב ישיב, אז רוב תמבויז, אז חסיד, אז ידע אין פרמוט, אז ידע וייס תדוס את האינציג הזך. אם עוד שגשמיסט, אמור, אני שגמי נמגלך קייטן, משום שגעת פסור, אם עוד שגעת המלם, דמות מפביע את אנדרה זכה צהלתן מנשן, אבל פשיטה, אז דה, מה ששורם כתיקנם, is Talmud Torah. Jetzt, was ist Talmud Torah? Was heißt? Das heißt, du Svurim, geh gar ein bisschen Medisch, geh mach auf Achimisch, mach auf Achseife, mach auf Achseife. But, wenn man verstehen, ein bisschen tiefer, mit was lernt man? Mit der Hand, mit der Fies, mit der Maul, mit was? Du, weht, die wichtige Einzel, ist noch heute, sagt, Pschiete, but, du musst jetzt schon sagen, wie mehr pusht das Sache ist, darf man das ausreden. Man lernt mit der Brain. B-R-A-I-N. Ja. Das ist der Eibe, was man jetzt zu lernen. Whether you like it or not. Ja, man schockelt Lieder mit der Hand. Und man sitzt in der Sicke mit der ganzen Gift-Tacke. Man geht mit der ganzen Gift. Lernen teure Titel mit einer gewissen Eibe, mit der Eibe steht was schaffen. Der Eibe rief sich der Brain. Der Moich. Peridige Eive, was dit man leint von dem, wie viele Billions of Functions der Moich dit, in wie viele andere Chalukam, was du gemacht hast für Singen, für Coordination, für Process and Information. But, jeder Mensch beschaffen kann mit seinem Eive, jeder hat eine Capability, rettisch eine, was ist Chassid Schulen geboren geworden, Chassid Schulen, nebach, rettisch von dem Menschen, der ist ein Pute, aber ich habe selber schaffen für andere Teilesen. Wir sind wirklich vielleicht einfach gesungen, dass er das versah, ihr sagt, man soll danken, der Eibisch, der man hat er bringt. Der erste Brüche, Auto, Choynel, Udom, Das. Wusst ihr das? Dank der Eibisch, der die hast er bringt. Du sollst dir Dank der Eibisch, der verdient. Bei solchen Gefiefen, Dank der Geist aufgestellt. Meiche mit Zeit, der gut wird, du hast fies. Wie dankt man Eibisch, der verdient? Verdient, peilige, Eibe, was rief sich a brain. Das ist bei Atochöne. So, wenn die nützt am brain, meint es, dass die processed information, die weiß gewohrt, nennst man sechte Moyet, nennst man schnaies, sie chemisch, nennst jetzt nennt ein paar Schüsse der Zawe, die kickst du die Picture, wo ich schon hatte, du hast Sache, gibt die Prische mit den Pictures, wo sie die Mischung hat ausgesehen, wo sie jede Keile, wie viel Arme sie gewinnen geschnitten, mit den Kruschen, mit den Briechen, mit den... Und du verstehst es. Und verstehst es, du, mal halchen auf dem. Wie soll man jetzt die Brain zu verstehen? Anything. Jetzt muss man mal sagen, als... Wenn die nicht die Brain... Man muss sagen, einfach, wo sie erst mal Matze. Man erst Matze, pink wie man erst Pizza. Mit derselbe Zein, noch jetzt so teure erst Matze. So dieselbe Sache, wenn die wissen, wissen, lernt man, also wie du lernst anything, nur lernen jetzt das, was heißt, du lernst das, du machen, wo sollst du lernen anything. Also du lernst ein neues Subject von Math, und von History, oder von anything. Lahavdu. Ist du ein Weg. Wo ist der Weg? Der Weg ist, können, sagt man, ein Overview, können versteht man ein bisschen, nun geht man durch und versteht besser. Du ein System, wie hat er zu lernen? Ist du man visualize Sachen properly. Manchmal sagt man, get out of tapes. Das ist ein System, was sie gemacht auf general, wie sie zu lernen. Wie sie zu können sein, Information in das Verstehen, in das Development, in Kopf. Also ist das ein System, was man isst. Man geht nicht auf einmal die ganze Pizza auf einmal und schlingt es herup. Man geht krank davon. Man lässt sich herup. Und man sagt, da hast du dich, trinkt man ein bisschen vor dem, man trinkt nicht Zisag. Nicht lohnt man die Enzyme zu verdauen. Nun esst man Pizza slowly, man kalt es, man enjoyt es, man esst sich immer so ungezogen. Ich sage, du hilches Achilles, du hilches Limit Hasseiche, du zu lernen Sachen mit dem Kopf. Der Weg ist eine von den größten Sachen, ist, als man lernt, man teilt man die General Terms, nun geht man es eben noch einmal, nicht für Chasude. Chasude ist eine zweite Sache. Chasude ist, das ist schon später, das ist schon, ich rede jetzt nicht für Chasude, aber die Welt nützt Chasude. Ich meine, man nützt das ein bisschen, meine ich, nicht in the right way, weil die Chasude, was ich halte, das ist die Main Sache, man darf vielleicht ein Fokus auf Bescheid, die erste Zeit, wo du lernst, das muss ich aus das Coin lernen, und nur nächstes Mal muss ich ein bisschen mehr und mehr, bitte fühlst du hast eine starke Achise auf der Sache. Okay, so jetzt kommt der zweite Part. Adkan ist der Heilig von Lernen, was ist purely der Nutzen von der Brain. Jetzt kommt der zweite Part, was ist das special unique Sache bei Lernen teurer, wo du siehst nicht du bei anderen Elementen. Es ist sehr wichtig zum Stein, dass du beide Parts in beide sind essential. Der andere Part rief sich der emotional Part von Nenem. Der Part, wo es beschaß an Nenem, nützt die der Herz. Es meint nicht der Herz, der Herz. Es meint du, man nützt nur Herz, aber Lize. Es meint, dass man rief die Hand in Englisch der Emotions. Was meint Emotions? Emotions meint, ein Mensch wird excited, seine Feelings. A pushed example is, a mensch lernt, er schockelt sich. Wenn man lernt Math, schockelt man sich nicht. Wenn man lernt History, schockelt man lernt Science, schockelt man sich nicht. A mensch lernt mit der Call, mit der Nigen. This is the emotion, das beschreibt sich der Heilig, was der Talois nukel joi sei. Der ganze, der Mensch, das kann man machen von der Emotion, so wie es du ahave, es du jene, es du fair. Hand in Hand die Welt ist sehr into the subject von Emotions. Jeder weiß, was klar, was man sagt. So, was kommt zu lernen? Also, nur dem wird so, du hast die interessante Sache. Es ist eine Sache, was ist schwer, mal zu sagen. Wie ist es developing? Wie sollte man fusen, wie sollte man binden die zwei Sachen? Von einer Seite ist teure eine Sache, was hat die mit Intellekt, mit Psycho. Man kann sich nicht schocken auf die Gemüse und suchen die Werte in seiner Sicht zufrieden und das. Also, wenn man sagt, Helm, oder so wie einer, was singt, der Psalm liegen und er tanzt, und er ist. Das müssen wir nicht lernen. Das ist something else. Weiß ich, man lief das auf Schaf, wo das Schweig ist, whatever, bis es riefen. Du ist es aber das Hamoyach. But in derselben Zeit ist du auch involved an Emotion. An Excitement. Jetzt, wir kennen das, einer von den Wegen, also wir kennen developen, die eine Kinder in das Koine sind. Doch heute der erste Part ist easy, ich meine, es ist gering maßbar zu sein, weil das ist eine Sache mit Tit, wenn man erst anything. Dann legst du dir den Kopf und du verstehst es und schreibst du ein paar Notes, du machst einen Chart. Bis es gibt so harte Sachen, Worksheets mit Sachen, also du lernst anything. Der zweite Part, wie sie development, das ist eine Coin a Day, der Indien. Das kommt noch dem, was du verstehst. Das ist der größte Kiddisch. Nur dem, die hoschen die Sache raus. Hat sie 70% oder 80%. Also said up more or less. In du kim de zach was de welt rieft chazure. Jetzt gat kim an de welt chazure. De welt chazure is in lamma zung, ich sag so, du was in zung am Wata test, gait man eben, aber lamma zung, du hast dich kein Test. Weil damit sich ein Warte, nicht zu warte de brain. Lamma zung, du hast keine geitere Schwerheeren auf dem, in, die kennst du schon. Die kennst schon de blad gemure. Und die geist ist eben noch einmal. Deis mool, tist du jetzt activaten, de fountain, de well, fin de emotional learning. Weil jetzt, ich verstehe es schon. Was geil warte, jetzt schon interessant mehr. Es ist schon boring. Aber ich gehe es eben noch einmal. Für was? Warum habe ich Geschmack in suchende Werte? Oder in meinen Trachten, Trachten dein Dir. Ich enjoy es. So du, wer developed automatisch, und jetzt ist es eben noch einmal, wer developed dein Dir, finde emotional learning. Weil die verstehe ich ein Git, etwas an Mathematical sagt, weißt du, wo das ist jetzt übergegangen? Oder die verstehe ich noch ein Git. Aber warum die verstehe ich schon 100%, at least die meiste verstehe ich schon 100%. Es ist sehr boring, wo es noch einmal lernen ist, es noch einmal lernen Division, noch einmal lernen Subtraction, ich kenne es schon. Es ist doch kein Schimmsibbe. Was ich denke, du willst in deinem in dein Herz, ich begann die Feelings zu finden, jetzt begann noch einmal. Und ich sage so eine größere Kiddisch. Wie stark jetzt, du hast eine Sache, was wer developt, gewisse Menschen mehr, gewisse Menschen weniger, man darf arbeiten auf dem. Ob es wer developt auf einem richtigen Level, kann es ein Mensch, ich finde, ich begann eine Sache mal. Ich finde 40 mal. In nicht wie ein Boot, aber wie ein Excited jedes Mal. Sie meint sich, dass es ein solches Team, weil du hast dich hier zu lernen, noch einmal sagt, was du mich hier zu nutzen, dein Intellekt. Aber ich rede jetzt in Theory, lass mal sagen, du hast dich keine andere Gemüse, bist irgendwo auf einer Island. Lass mal sagen, ich meine, in Theory ist du als eine Sache, dass der Mensch soll enjoyen, über eine Sache, sei eine Sache mal. Und jedes Mal werden excited noch einmal. Ich kann es zustellen, für ein Beispiel, kann man es zustellen, zu essen. Essen ist eine Sache, was sich ist nicht intellektuelle Sache. Aber einmal esst. So, ein Mensch, der esst, enjoyt ein gewisses Essen. Ein gewisses Grilled Chicken, ein gewisses Essen, das sei er liebe, sei er liebe Pizza, liebe, er gissen. So versteht sich, ich muss Mäude sein, er essen jeden Tag die Sache, er wird er veräckelt. Ja. So, aber ich kann jetzt nur schon noch ein bisschen zu kappen, der Konzept. Na, immer sagen die Menschen, dass einmal eine Woche hat er versappen. Das ist ein favorite Sappen. Sei er liebe, das sort gefried Essen mit den Dips und den Sachen. Das ist ein favorite Essen. Mit einer Frage, die willst du nicht bohren finden? Ich meine, ich weiß nicht, dass ich nicht mehr ein bohren finde, aber lass mal sagen, einmal eine Woche. So, lass mal sagen, einmal eine Woche, ich begann ein gewisses Blatt gemurren. Das ist sicher wie ein bohren. Ich kann nicht in seinen Zuges. Er versteht es schon, er kennt es schon. But, ob es ist eine emotional connection, die Trachten im Kopf, die Blatt gemurren, viel zu wie ist sich mit Dabik mit der Eibischte. Ist es ein Weg von des Dabkes, wie er wird connected mit der Eibischte. Der Eibischte gegeben hat Teure, in der Schaße lernen, connectet sich mit der Eibischte. Das ist ein Weg, wie sich connecten, seine Schumme connectet sich. Also ein Mensch hat sich an einen connecten. So, er connectet sich durch die Blattgemüse. Können Sie besuchen noch einmal connecten. Er wird nicht bohrt. Ich sage nicht, dass es ist easy, das zu tun. Wir müssen es developen. Wir müssen nehmen, zu bist du. Ich habe gesagt, dass man soll mehr Keuches heranlegen in lernen neue Sachen. Weil du sie den Menschen mehr natural inclined zu nutzen sein Zeichel in Düsseldorf. Sachiev auch. Du musst vergessen. Sachiev. Also ist Sachiev zu essen, Matze, Sachiev zu nitzen, the brain zu verstehen. So, er tippt die Mitzwe, er tippt die Mitzwe, er tippt die Lutzen Hashem. At the same time, soll er auch haben in mind, amul, er ist einmal erwacht, einmal leitten mit Simonem, soll er nehmen eine Sache, was er fühlt schon, er ist ein 100% okay mit es. In so, ich kann es jetzt übergehen, der Schem zu developen, der Koyach, der Kisch, von, wie sagt man, von Dweikers. Das ist der, obwohl der Mensch kann es tun, die ist einmal, just zu kennen, etwas, feeling the idea, the concept. Das ist eine Sache. Jetzt, der zweite Indien, was wir gerade reden jetzt, ist dieselbe Sache, auch eine Geige, wenn sie kommt, sie hören, Adrusche von Rabunem, sich bald aus Schoenem, sich mit dem Getalein zu Adrusche, kommt auch daran derselbe Subject, derselbe Schmiss. So du Menschen, wo es sind nur interessiert in hier nahe Sachen. Das heißt, man kickt daran in den Blättel, es kommt raus Gullionis, a nahe Chappe vom Peischen. Doch kein Mensch ist gehört. Es wird schwer und schwer jedes Mal. Und jede Jahr kommt raus an so viel Gullionis, an so viel Zettlich. Ich muss treffen, aber es ist keiner doch gesucht. Das ist eine schwere Arbeit von den Baller Gullionis. Es aufkommt ein bisschen, nein, getroffen ein bisschen alte Seifen, ein Xavier, dann nachher mit dahin. Aber ich will kuschen. Er sitzt bei Drusche, er geht aber da schon, er hat jedes Mal eine neue Masse, eine neue Kappe, eine neue daher. Und einer versucht ein Pschettel, sie gehen zum Glück Pschettel, eine neue Pschettel, eine neue Drisch mit einem Mädchen für ein für 10 Kasches. Es ist beautiful. Das ist, weil er, der Mensch hat nur developed der Heilig von dem Intellekt. Von dem Brain. Das ist eine scheine Sache. Ich will es schon wegmachen. Krass für Schul. Aber man versteht, das kommt von der Heilig von Teure, was associated mit dem Brain. In Meile, der Brain ist jedes Mal, da kommst du mit einer neuen Formula, mit einer neuen Math, mit einer neuen Sache, das hat kein Mensch gehabt. Wirst du sehr excited. Zeigt. Der ist chemisch. Oh, er getroffen hat sich die Ecke nach Asche mit der Rabbahn, sie kriegen sich, hat kein Mensch gewusst, ne was ist, was ich erweilen. Zeigt. Das ist eine Sache. Ein Weg. Nur dem du, ein zweiter Weg. Wo das ist, was sach schwer zu developen, in du sie der Dehlech hamisser, wo das meint, als, nein, ich kann nicht jetzt zu der Drusche zu hören, erscheinlich hab. Oder ich kann nicht geben kann Drusche, was beide will. Sei der Mensch, was kommt, sei der Mensch, was geht. Alles, wenn es sich in die ganze, wo der Mensch ist gebased auf, wo sie sagen, Verstand von Talmud Teure. So, ich kann nicht zu der Drusche zu hören, was ich hab. Er kommt sich zu rechargen. Er will jetzt oben a connection der Eibischte durch Teure. So, was hat geschehen ist jetzt, der Ruhr geht immer so eine Sache, geht immer so ein, muss ich sagen, er geht nehmen ich weiß, ein Ramban, aber der ist etwas auf dem Paschen. But, jetzt, jetzt, wenn man das Fahrt zieht, wenn man da ist und will man nehmen eine Sache, was man kann nehmen etwas, besides some of the connection. So, das lass mich ein bisschen ganz schnell. So, du kannst ein Mensch kennen, was sagt das Wochen, in just lernen die Blatt, für sich, in das bringt eine Vacation mit den Eidischten. Weil ich lerne jetzt ein Teufel Hashem. Bleib, push it. Gut ist ein Team mit der Masse. Der lernt das Wochen schon ist, ich bin gescheit, man lernt es immer, das ist ein Käse. That's it. Er hat sich recharged jetzt. Aber, nur damit du, wenn eine Redfahrt ziehst, wir sind in dem, eine Sache, wo es ist eine geile Masse. Eine Sache ist eine geile Masse. Nicht gerade, nicht eigentlich, du, das schon, was مش الخبات مت اندره مت برسلت بس لا هذا مش سوق مثلا نيش لقاي هذا الميس كابود شو زاخن بط راف منشن خمين راف في غسيدة في ميسة هم زوج زاخن بس مش عارف ما عندي كمان أبس على أصلاً في ده خوف فيهم بس هذا بس زكت practical day to day living is do the problem as they say this can zach with the kennst nehmen jedes mol in treffen a neue sach jedes gleich aufkim mit a neue idee was man darf tun es ist damals rohe sachen sind die same sachen der mensch will ausbringen wie sein mensch so sein besimche wie sein mensch ob man habe es Hashem danken der Eigenste sein zufrieden was er hat nicht sein jealous nicht sein tav nicht mit der koich hat tav sein schon bias wo sie zu reden zu den Kindern diese Sachen was man sucht over and over the same thing du sie du wegen sie darf zusammen so eine was sie ziehen sie die erste Mathe der kommt zu sein Baldasch und sucht er sei ja boring er sucht über the same thing but die ist boring. Und ich hab's nicht, also du sie nicht die Zeit von so einem Chedischen jetzt. Jetzt ist die Zeit von so einem Boring. Jetzt ist die Zeit von Herren noch einmal und noch einmal und noch einmal das same thing. Und der versucht es, sucht es mit der Passion, der ist darstellt. Weil, warum? Weil er geht über die Feelings, er geht es über. Also wie er geht über scheinen nirgends, sie erscheinen sich, er hat sich am Morgen mit Essen. Er enjoyt noch einmal das Essen. So, er shared seine Feelings mit der Eulen. Und die müssen doch connecten mit Davis Red und auch sharen die Feelings. Aber nicht so zu bohren, was ich gehört letzte Woche. Was ist eigentlich, was ich gehört letzte Woche? Was ich gestern letzte Woche auch gezappen. Die hörst es jetzt, weil die willst noch einmal haben die emotional feeling von verstehen, nicht verstehen, von vielen die Wichtigkeit von Shulam Bayes, von Simche, von der Havas Hashem, von Samayich Bechelkoi. Die darfst huben die Feelings, da kannst du sagen, was man darf, umfüllen die Feelings, umfüllen die Gas. Es wird der ganze Tank, wird ausgereicht die ganze Zeit. Und die alle Sachen, ist Kovi Machai, wenn Mensch in der Test. So du musst halt dann ein Refillen. Und so du siehst die Sache, was Menschen wählen, ein was geht zur Schiehe, in Oibjane, was geht es? Sucht es geht, das sucht es geht, sucht es mit einer Motion. In jener sucht, ah, Bots hat schon gesucht, der hat schon gesucht. Das ist wie die Männer vielleicht suchen, dass sie gerne eine Sekunde zwei Schier, die erste Pummel, weil die erste Zehn für. Und dann sucht, okay, whatever, die suchst, you're repeating yourself. Du bist boring. Ich hab schon, I heard already everything. Hat er gesucht, you didn't even begin to hear. Das heißt, you didn't even begin to hear. Tat sich auf, meinst du suchen, als ich gehabt, glaub, wo's der Hearing is all about. Das ist praktisch ein bisschen der. Die ist gemeint, dass ich immer du zu hören, etwas an Bombe chirisch. Ach, der ist ganz schön. Aber für den ersten Mal ist er nicht gehört. Weil der erste Mal ist auch nicht gewähnt, dass ich ein chirisch. Der erste Mal, wo sie kommen, ist es wie ein Schem, dass ich immer du mit etwas an. Wow! Das ist nicht gewähnt der Riesen. Der Riesen, wo sich Jesus gesucht, ist gewähnt. Ah, ich habe gesagt, dass er scheinbar Pschad. Ach, was geht? Ach, was geht mit der Hand rein? Also wenn einer fietet ein Kind essen, gewinnt, darf ein Gamer Candy, darf ein Ziesung am Arsch mit einem Slip daran essen. So das ist ihre gesucht, die alle scheine Sachen, das ist ein Verkehr, die ist ganzen Vertrag. Die, wenn sie kommen, du hast ausgeht, erste Mal, die gefallen die scheine Muschel, mit der scheine Maße, mit der scheine Pschat, mit der scheine Chab. Das ist so wie der Kingo, Ey, der ganze Sappe, er versteht schon seit jetzt gegessen Chicken mit Potatoes, er versteht, als der Sappe gewinnt, moire Dinge, gibt der Sappe, was gehen am Arsch mitten der Sappe. Come on, this is, you missed the boat, this is the Sappe, the Sappe, und am Arsch gewinnt, an Arsch glitschen dem Chicken. So du, der Baldasch, und ich dachte, aber wie der Miller, Erik hat aber sein eigenes, er will rausbringen, soll das Achaien, muss man darf halt dann ein, das ist emotional Sachen, muss man darf halt dann ein refreshen. Gedei, der Mensch in Schum kann tarnen, das ist ja boring, ich sag der Jingel, der Baby. Nur ich tarnen, wenn ich das Kassappe, ihr treibt mir ein bisschen zu machen, das interessant, jedes Mal. Pushet das, also die Kinder sollen essen. Aber der Mensch ist hätos mis at least verstehen, als das ist einzig convincing. Er war der Mensch, ein Mensch ist ein Mensch, hat kein Geduld auszuhören, er will nicht, er will sich reinlegen, es ist ein verlangt Keuches. So, ja, er kann, he can fall for the trap, sie sind da heit. So, sagen, okay, er kann sagen, scheine Maße, es ist mit Jokes, ich komme mich zu der Schier, er von noch auf mein Haar, jetzt sind wir Meile. Also wie der Jingle, er weiß, er geht essen Chicken, but er darf oben dem Trap, er verkehrt, er sagt, er zahle mich eine Maße. Der Dolt auch, lass mich da gehen, so, but er muss so oft so wissen, als er nicht kommen von der Maße. Er mag sagen, okay, ich verstehe, und du siehst den Weg, mich heranzufuhren, ich kann sich gelassen heranfuhren, ich kann sich gelassen, ich weiß nicht. But, verstehe, wo ist der Tag von der ganzen Sache. So, du siehst die Idee, was man da verstehen, aber gar nicht zu einer, zu Baldaschen, wo sie sucht basically das, komm mal, dasselbe Idee. Ich meine, nicht kein Mitzvah, sie sagen boring, nicht kein Mitzvah, also Mama ist nicht zu machen, sie ist ausgetrickend, der Mensch ist schon, aber auch immer so, er hat seine Sachen, few subjects, er hat finden, er hat seine 10 Sachen, er hat finden, jedes Mal, hat er unter seinem Tag, aber eigentlich, er sagt mit derselben in Jungen, und du sie sagen, und dort wird er passionate, wenn er kommt zu den Sachen, mitten der Drüche, sein Marech, und du, und ein bisschen, mit der Funde, weil er Palisch das ein bisschen. So, wir wissen, dass das ist ein guter Baldaschen. Meinst du, Baldaschen möchte sogar verkäunen sein, der zweite Part. Einer sagt, es kommt nur der Schämte her, pschattlich, okay, das ist aber kein Tag. Jetzt einer, was ist so, Pilpina Mazinam, Pilpina Madinam. Das ist ein Schein, das ist ein, eines kennt das bei Vasen, das ist ein Tubule Brüche. Aber wer hat jetzt, das ist nicht der Tag, das ist gewöhnlich. Ich meine, es hat gesagt, Menschen gehen zu Drusches. Das ist nicht das, was man sieht. Die Intellectual Stimulation, das ist nicht das, was man sieht. Es gibt ein Buch, ein Geizashir, von einer Schiebe. Okay, kein anderes Tag der Wiesen. Ich meine, du hast eine Sache. Ich mache es schon weg. Man geht am Ende Tag, wo ich gewandig all die Geschirr, mit einem Pilpel, mit einem Binion, es ist eine mäudige Sache. Aber das ist nicht, was der Main Tag ist für Stamm Menschen, das ist nicht das Gute. So, was sei, darf sie verstehen, als Adrabe, der, was sie verstehen, der Point, als der Baldarschen, was ist so-called boring. Was heißt boring? Er hat seine selben Topics, again and again. Und er redet von, But, ich like sie haben eine Kinder. Er ist passionate, aber gewisse Sachen wird er zerkocht. Meinst du, sie suchen, als er lebt mit das, ist eine Emotion. Ich meine, kann sich das überfließen, kann sich dann ganz in die Rochen. Weil nicht der sagt das wie ein Robot. Er war mir so teuer jetzt. Warte, ich habe jetzt so ein Schiedes teuer. Er sagt das in Bescheißerät, wird er allein zum Walven dem. Er wird ein Walven dem. Jeder Mensch ist, du mir doch schon Leute schmal, Bude schmal. Aber warte, wir sind mir habe zu sagen, Drusche. Kannst du fragen, halt dabei, halt nicht dabei? Das ist kein Chilik. Bescheißerät, halt er dabei. Hat die was gerät, was die gehalten dabei? Was sag ich ehrlich? Das sind nicht ehrlich mehr wie der Schlierch. Der Schlierch ist immer. Er rät jetzt. But tonight, also at least wenn er rät, hält er dabei. Bescheißen reden, ist er in einer Matze, wo er geht es immer mit. So, die nützt ihm nicht, weil er, wie sagt, Menschen sagen, er rät Sachen, was er. Das ist nicht ehrlich. Die nützt es für deinen eigenen Benefit. Wenn er ist in der Bescheißen reden, wird er connected zu der Dibre Misse, was er sucht, was er allein sucht. Oh, das ist ein ganzer Ruchig von den Sachen, da muss ich ja, das ist da mal letzt. Da hat er eigentlich, das ist, mir beide nicht, er ist ein Stück Ruhl, er treibt, at least. Er ist da mal, er hat doch einen, was arbeitet etwas. Also wir beide nicht Mensch, er ist ein bisschen besser von dir, er ist ja viel nicht besser von dir. Das ist nicht kein Gemeine. Menschen sagen, was er tut, und sagt, no, es ist ein größer Zadig. Was hast du, was ist der Point? Was ist das kein Point? Der größer Zadig, eins von den zwei. Oder die Sachen, was sie sei, Sachen laufen nehmen, er hält nicht dabei, sie warten nicht emotionally attached. Oder die Sachen, was sie sachhecher, in er attached zu dem, emotionally, aber die bist nicht attached. So, bist du ein Loser. Die geht zu einem, was sie sagt, Maschi besser von dir. Oder viel Maschi ärger von dir. Auch nicht gechassuren. Aber du schaust ja, kennst die Keine sein. Dus het einde van deze tape. Uitkomen.